Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Cecil Scott Forrester, 1899 in Kairo geboren und in England aufgewachsen, gehörte in den 1950er und 60er Jahren vor allem durch seine Abenteuerromane um den Seehelden Horatio Hornblower zu den meistgelesenen Autoren. Seine Bücher erreichten Millionenauflagen und dienten als literarische Vorlagen für Drehbücher. Forrester ging in den 1930er Jahren als Autor nach Hollywood. African Queen mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn verfilmt, wurde ein Welterfolg. Den Roman Tödliche Ohnmacht, nach dem unser Kriminalhörspiel entstand, schrieb C.S. Forrester 1935. Das Manuskript ging während seines Aufenthaltes in Spanien während des Bürgerkrieges verloren und galt als verschollen. 2002, fast 70 Jahre später und 36 Jahre nach Forresters Tod, tauchte The Pursuit, so der Originaltitel, im Auktionshaus Christie's wieder auf. Die Geschichte spielt in einem Vorort von London. Als Marjorie mit ihren zwei Kindern an der Seite ihres prügelfreudigen Ehemannes ein tristes Hausfrauenleben führt, eines Tages nach Hause kommt, findet sie ihre Schwester Dot tot in der Küche. Ach, Millicent, so ein schöner Abend. Und einmal ohne Kinder. Ja, lieb von deiner Schwester, auf die beiden aufzupassen, Marjorie. Das macht mir gar nichts, das Haus zu hüten, wenn die Kinder im Bett sind. Ganz schön, mal ein bisschen allein sein. Ohne Mutter. Für Dot ist der Abend sicher langweilig. Also, so schön wie es ist, Millicent. Ich muss jetzt den Zug nach Hause erwischen. Manchmal beneide ich dich wirklich. Warum? Du hast ein ruhiges Leben. London ist nicht weit. Du bist ledig, mittendrin, hast einen interessanten Job in der Fürsorge. Du bist erfahren und gewandt, eine Frau von Welt und so klug. Das war schon in der Schule so. Nun komm. Doch, ich werde sicher als alte Schachtel enden. Quatsch, du hast süße Kinder und deinen Mann Ted. Millicent, ich muss, bevor Ted vom Billard zurück ist und Dot will sicher auch nach Hause zur Mutter. Dot? Hallo? Bist du in der Küche, Dot? Ich hab... Dot! Nein! Dot! Luft! Oh, mir wird übel. Ted! Oh, Ted! Wieso riecht's denn hier so? Dot! So nach... In der Küche! Gas! Ach du meine. Ist sie tot? Ich weiß nicht. Tödliche Ohnmacht. Nach dem Roman von C.S. Forrester. Übersetzung aus dem Englischen, Britta Mümmler. Nichts anfassen, Marjorie. Los, hol Hilfe. Ja, deine Mutter. Wer ist denn da? Lauf rüber zu Miss Taylor, die hat Telefon. Mrs. Marjorie, kommen Sie. Was ist denn los? Sehen Tote immer so aus, Sergeant? Meistens. Jedenfalls, wenn Sie Gas benutzt haben, Mrs. Granger. Hat sie irgendwas hinterlassen? Einen Brief vielleicht? Ich weiß nicht. Ich weiß von keinem Brief, den Sie... Nun machen Sie mal halblang, Constable. Sie sehen doch, dass das arme Kind völlig durcheinander ist. Schon gut, Mutter. Er tut ja nur seine Pflicht. Ja, gut. Das sehen wir nach der Leichenschau. Also nach der Feststellung der Todesursache, Sie verstehen. Die Kinder? Schlafen. Ja, ein Wunder bei diesem Tovabo. Oh, Ted. Das ist fürchterlich. Nimm's dir nicht so zu Herzen, Süße. Es gibt Dinge... Nicht, Ted. Du kannst doch nicht. Dot hat sich eben da unten in der Küche... Ach, zum Teufel mit Dot. Küss mich, Süße. Widerlich. Am Ende findet er das noch anregend. Beeil dich, Schätzchen. Na komm schon. Hab dich nicht so, oder muss ich? Nein. Schon gut, Ted. Na also. Bist doch keine Jungfrau mehr. Ted? Ted? findest das auch schlimm, Ted. Oder? Ganz schlimm. Oder, Ted? Ted, bist du wach? Die Kinder. Ich werde ihnen eine Menge erklären müssen. Und Mrs. Taylor natürlich. Und all die Leute. Wenn die Neuigkeit erst einmal herum ist. Derek, Schätzchen, nicht mit der Ferse über die Zehen. Anne, auch hinter den Ohren waschen. Was, wenn die Kinder nach Tante Dot fragen? Sie hat hier gelegen und ich mache hier Frühstück. Oh, mir ist übel. Ich sollte besser erstmal ins Büro gehen. Ja. Was mit Anne? Soll sie zur Schule? Natürlich, unbedingt. Was soll sie hier? Soll ich nicht in die Schule? Was ist passiert? Sei still, Anne. Guten Morgen. Granny, Mama ist böse auf mich. Mutter, so früh. Komm, trink eine Tasse Tee. Danke, Liebes. Guten Morgen, Ted. Morgen, Mutter. Und? Ist noch nichts passiert? Nein, wieso? Was soll denn passieren? Halt die Klappe. Ich gehe dann mal. Ruf mich im Büro an, wenn du mich brauchst. Was brauchst du, Daddy, Mami? Ich glaube nicht, dass Mami ihn braucht. Ab in die Schule, Anne. Darf ich im Garten spielen? Tu das, mein Schatz. Aber nicht zum Bahndamm, nur bis zum Tor. Und? Wie geht es dir, Liebes? Konntest du schlafen? Nicht eine Minute. Du? Ach, natürlich nicht. Mir ist so viel durch den Kopf gegangen. Warum hat sie das nur getan, Marjorie? Ich weiß nicht, Mutter. Ich dachte immer, sie wäre der sorgloseste Mensch auf der Welt. Sie war so still in letzter Zeit. Vielleicht wissen Sie ja nach der Leichenschau mehr. Ja, Leichenschau hin oder her, die Hausarbeit wartet. Wenn du nach oben gehst und die Betten machst, mache ich den Abwasch und gehe an die Tür. Passt du auf, dass das Tor hinten zu ist und Derek nicht zum Bahndamm läuft? Sicher. Ach, das ist sicher, Mrs. Taylor. Sie hat ja einiges mitgekriegt. Marjorie! Margie! Hier, Post für dich. Die Vorladung zum Zwecke der Feststellung der Todesursache von Dorothy Evelyn Clare. Morgen. Wieso ist da Blut dran? Ist von Derek. Er hat sich geschnitten an den Glasscherben im Mülleimer. Glasscherben? Ja, zerbrochene Weinflaschen. Dieser einfache Likörwein, den es jetzt überall zu kaufen gibt. Derek muss dran gewesen sein, als ich an der Tür war. Ted hat neulich mal eine Flasche mitgebracht. Aber zwei? Und zerbrochen? Ted kann sie nicht hineingetan haben. Er war gestern beim Billard. Ob Dot vielleicht? Ich mag Tante Dottie. Halt den Mund, du! Ted, du bist schon wieder da? Geht ja wie ein Lauffeuer. Die Polizei war schon bei mir im Büro. Wann gibt's Mittag? Gleich. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Städtische Schreibkraft begeht Verzweiflungstat. Ja, ja. Zeitungen und Nachbarn, die wissen immer mehr als die Polizei. Also, Constable, was haben wir? Kohlenmonoxidvergiftung. Der Untersuchungsrichter hat auf Selbstmord bei eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit erkannt. Aber keinerlei Hinweise auf das Motiv, Sir. Immer heiter, fröhlich, kleine Flirts, keine ernsthafte Affäre in den letzten 2 Jahren, geordnete Verhältnisse, wohnte zusammen mit ihrer Mutter, Martha Clare, verwitwet. Die Verstorbene hat kurz vor ihrem Tod noch eine Mahlzeit zu sich genommen. Ist ungewöhnlich, so kurz vor der Tat. Und eine beträchtliche Menge Alkohol. Vielleicht, um sich Mut zu machen. Ihre Mutter will in letzter Zeit eine Veränderung an ihr wahrgenommen haben. Oh, da schau an, Constable. Sie war schwanger. Im 3. Monat. Ach, diese Küche. Vielleicht wäre es besser, von hier wegzuziehen. Wann gibt's Essen? Gleich fertig. Meine Pause ist kurz. Aber wohin? Zur Mutter? Gemeinsam mit Ted unter einem Dach? Das gäbe Mord und Totschlag. Da, sieh dir das an. Der Lokalteil ist voll davon. Im 3. Monat schwanger. Dort? Aber sie kannte doch niemanden. Sie hätte doch davon erzählt. Wir hatten doch keine Geheimnisse. Nie. Wie wär's, wenn du jetzt einen Untermieter zu dir nehmen würdest, Mutter? Den jungen George Ealer vielleicht. Deinen Assistenten? Du hast mal gesagt, dass du ihn magst. Und er würde sofort einziehen, jede Wette. Letzte Woche hat er noch gemault, wie mies seine Bude ist. Ich bewundere dich, Mutter, dass du so stark bist, trotz all dem Schmerz. Ich habe vorhin Mr. Lang getroffen. Der Kumpel? Ich mag ihn nicht besonders. Er hat erzählt, dass Ted erst sehr spät aus dem Büro kam, schon nach 9 und ziemlich abgehetzt. Normalerweise bleibt er doch nicht länger als 6. Und gleich die Billardpartie gespielt hat, wie ein Weltmeister, sagt er war nicht zu bremsen. So hat er ihn noch nie erlebt. Mutter. Ja, das hat sicher nichts zu bedeuten. Hat er denn was erzählt? Er kann ja auch mit einer anderen Frau zusammen gewesen sein. Mutter. Immerhin 3 Stunden. Aber doch nicht Dot und Ted. Obwohl, möglich. Immerhin möglich. Heaven, Margie, I'm in heaven. Das Wasser kocht. Was ist das für ein Lied, Derek? Von Tante Dottie. War lustig. Ich habe sie gehört, da war ich schon im Bett und bin runtergerannt. Tante Dottie war lustig. Und Daddy war auch lustig. Krieg ich noch ein Brot? Mit Marmelade? Au ja! Was hat Tante Dot denn Lustiges getan? Ganz viel gesungen und getanzt. Sie hatte roten Saft, schön rot. Ich wollte auch welchen. Da hat Tante Dottie gesagt, ich krieg einen Klaps auf den Po. Und dann ist sie mir hinterhergerannt und auf der Treppe hingefallen. Sie hat ganz doll gelacht. Und Daddy hat mich ins Bett gebracht. Das war wirklich lustig. Da kommt Anne. Anne! Anne! Schau mal, was ich gebaut habe! Er wird es bald vergessen haben, Margie. Du weißt, wie Kinder sind. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Mach dir keine Sorgen, Kleines. Ich kümmere mich schon. Marge geht nächsten Dienstag aus. Ich werde sagen, dass ich auch ausgehe. Und dann kommst du die Kinder hüten. Und wir können alles bereden. Dort und Ted. Immerhin möglich. Nein, nicht. Ich kriege einen Schwips. Ach, Kindchen, das schadet dir nicht. Und dann Gashahn auf, raus aus dem Haus und zum Billard. Rasch überdreht und in Bestform. Margie. Das kenne ich. Marjorie. Möchtest du noch eine Tasse Tee? Ja. Ja, bitte. Träumst du? Nein, nein. Wie kommst du mit Mr. Eli zurecht, Mutter? Wunderbar. Er ist so ruhig, man merkt ihn kaum. Er steht pünktlich auf, er kommt früh zurück und er isst immer alles auf. Es ist doch schön, sich einmal um einen Mann zu kümmern, nicht wahr? Geht es dir nicht gut, Liebes? Doch, doch. Danke. Meine armen Töchter. Dieses Dreckschwein. Und beide hat er auf dem Gewissen. Meine liebe, süße kleine Dot. Verführt und geschwängert. Und Margie, ständig drangsaliert und missbraucht. Und nun auch noch die Frau eines Mörders. Und Derek und Anne, seine Kinder. Niemals. Am liebsten würde ich ihn hängen sehen. Guten Abend, Mrs. Claire. Ach, guten Abend, Sergeant. Schön, Sie zu sehen. Sie waren sehr nett zu meiner Tochter neulich in ihrem Kummer. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Nicht doch, Madam. Das war ja eine sehr traurige Sache. Denken Sie nur, wenn die Kinder etwas mitbekommen hätten. Ja, schlimm. Ein Schock fürs Leben. Am Ende hätten Sie als Zeugen aussagen müssen. Ich glaube nicht, Madam. Dafür sind Sie zu klein. Wie dem auch sei, ich bin froh. Guten Abend, Sergeant. Guten Abend, Mrs. Claire. Ah, Mr. Eli. War's schön beim Tennis? Prima, danke. Ich habe Ihnen eine Milch und Brot und Butter hingestellt. Sportler brauchen Nahrung. Vergessen Sie es nicht. Gute Nacht, Mr. Eli. Danke. Schlafen Sie gut. Sie sehen müde aus. Oh. Rattengift. Das wär's. Aber zu gefährlich. Giftmörder werden immer überführt. Aber wenn ein dummer Mann wie Ted so einen teuflischen Plan fassen kann, dann wird mir doch wohl auch noch was einfallen. Mr. Eli? Mr. Eli? Frühstück! Dreizehneinhalb Guineas, abzüglich 1 Pfund Anzahlung. Das sind die gesamten Ersparnisse für den Urlaub, wenn Ted sie überhaupt noch hat. Was sollen wir nur tun, Mutter? Mach dir keine Sorgen. Das werde ich regeln, wenn Ted es nicht kann. Er ist vermutlich wieder knapp bei Kasse, wie immer. Du weißt ja, wie er ist. Aber dass wir zahlen sollen und überhaupt keinen Urlaub haben werden. Tja, das ist allerdings... Als Filialleiter sollte er ein viel höheres Gehalt haben. Hör dir erst einmal an, was er dazu sagt. Und dann bereden wir alles Weitere. Mal sehen, was mir einfällt. Mr. Eli? Mr. Eli? Mittag. Ich möchte mal wissen, was du den ganzen Tag machst. Nimm mal eine Tasse Tee, geschweige denn Abendessen. Warum musst du ausgerechnet jetzt die Kinder ins Bett bringen? Ich komme ja schon, Schatz. Aber wir müssen reden. Unser Urlaub, der Vermieter hat... Ich habe doch gesagt, dass der Buchprüfer kommt. Wir machen keinen Urlaub. Reine Geldverschwendung. Ja, aber... Und so gibt es Stadtparks. Wofür bezahle ich Steuern? Ted, der Besitzer vom Gasthaus besteht auf der Miete. Zu spät abgesagt, schreibt er und... Dann wirst du ihm nochmal schreiben müssen. Sag ihm, dass ich nicht zahlen werde. Ich habe nicht mal eben so 13 Pfund übrig. Oh, das wird Mutter sein. Mr. Eli meint, dass du ihm wohl Urlaub genehmigen wirst, weil du selbst keinen nehmen kannst. Wegen der Buchprüfer, ja. Ist er dabei vonnöten? Pff, völlig egal. Der ist im Büro so wenig vonnöten wie Kopfweh. Gut. Weißt du, wenn er Urlaub hat, dann kann er an die Küste fahren und sich im Gatos einmieten. Er zahlt das Geld für seinen Aufenthalt, ich zahle meinen Anteil wie immer. Und dann können Marjorie und die Kinder auch Urlaub machen. Er wird dort überhaupt nicht stören, er stört nie. Und wir können es uns spielend leisten. Und was ist mit mir? Du hast den schwarzen Peter, so wie Ehemänner meistens. Du wirst zu Hause bleiben und für dich selbst sorgen müssen. Oh, werde ich das. Und die Fahrtkosten? Tja, Mr. Eli will sich ein kleines Auto kaufen, das hatte er ohnehin vor. Und er nimmt uns mit. Naja, die anderen paar Extras. Kann man auch vom Haushaltsgeld begleichen. Oder, Margie? Oh, ich glaube schon. Durch die Gegendkurven, Hastings, Brighton, schicke Leute auf der Promenade und ein Pier und eine Musikkapelle und elegante Hotels. Mutter passt auf die Kinder auf. Ha! Diese Junggesellen mit ihren Autos führen ein verdammt flottes Leben. Ich hatte schon befürchtet, es wäre zu viel verlangt, Ted. Du wirst sicher zurechtkommen, so allein hier die ganze Zeit. Ich koche dir noch was Gutes, auf Vorrat, Schatz. Was du so magst. Ted kann großartig Schinken und Eier braten, Mutter. Ted wird uns schon nicht verhungern. Dazu ist er viel zu vernünftig, nicht so wie andere Männer. Da mach dir mal keine Sorgen, Liebes. Aber wirst du dich nicht einsam fühlen, Ted? 3 Wochen? Einsam? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. 3 Wochen. Nach Hause kommen, wann ich will. Ins Bett gehen, wann ich will. Ein Mädchen mitbringen, wenn ich will. Tja, dann komm ich dir morgen helfen, Margie. Du bist wirklich ein guter Mensch, Ted. Wir sind dir ganz ungemein dankbar. Nicht wahr, Margie? Ja, ganz ungemein. Tja, Zeit ins Bett zu gehen, Süße. Na komm schon. Hey, was ist los? Was träumst du so vor dich hin? Nun hab dich mal nicht so, hm? Gib mir schon einen Kuss, altes Mädchen. Ah, Frieden. Frieden. Bitte, bitte. Oh Gott. Derek! Derek! Nun Lass doch die Damen in Ruhe, du kleine Quasselstrippe. Guten Tag, Mrs. Poskett. Guten Tag. Hallo, Mrs. Taylor. Ja, guten Tag. Derek hat uns gerade erzählt, was für einen schönen Urlaub Sie machen werden, Mrs. Granger. Ja, mein armer Mann muss leider zu Hause bleiben. Oh. Das Büro und die viele Arbeit. Ja, wer wird sich denn dann um Mr. Granger kümmern? Oh, das kann er selbst. Ach, du meine Güte. Männer allein zu Hause. Ach, das macht mir nichts. Derek, kommst du? Derek. Na? Was sagst du? Guten Abend, Mrs. Granger. Mr. Eli, Mutter, ihr seid mit dem Auto hier. Es ist schön, wunderhübsch. Ich wollte es Ihnen gleich zeigen, damit Sie sehen, wie viel Platz für Gepäck bleibt. Wir werden nur ganz wenig mitnehmen. Sie hätten wohl keine Lust, eine kleine Fahrt zu machen? Oh ja, gern. Aber ich fürchte, das geht nicht. Ich kann die Kinder nicht allein lassen und Ted kommt erst spät zurück. Ja, schade. Aber das kann ich doch machen, Liebes. Fahrt ihr mal schön. Ich kümmere mich um das Abendessen und dann trinken wir eine schöne Tasse Tee. Danke, gern. Das würdest du tun, Mutter? Ab mit euch. Glaubst du, Mr. Granger kann wirklich nicht von seinem Büro weg? Naja, ich glaube schon. Aber sie wollte nicht, dass Derek mit uns spricht. Wie sie ihn weggezogen hat. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dieser junge Mann mit seinem Auto. Bist du noch wach, Süße? Zeit, dass ich ins Bett komme, wie? Hm? Träumst du? Du schläfst doch noch nicht, oder? Ah, nur hab dich nicht so. Komm schon. Gib mir einen Kuss, altes Mädchen. Frieden. Bitte, bitte Frieden. Oh Gott. Ach, ist das schön hier. Wie wollen wir es denn machen? Ach, fahren Sie doch mit Marjorie einkaufen. Dann bereite ich den Tee vor und das, was ich im Haus tun kann. Und die Kinder können so lange spielen. Oh ja! Und dann gehen wir an den Strand und bauen eine Burg. Oh ja, und Eis essen. Das Wasser ist herrlich. Kommen Sie doch, Mr. Eli. Ich komme schon. 3 Wochen ohne diesen Mann. Es war ein herrlicher Tag. Ich werde jeden Tag genießen. Mehr als jeden Urlaub, den ich je hatte. Na, das hoffe ich doch sehr, Liebes. Es ist ein so schöner Abend. Fahrt ihr doch noch ein Stück. Oh ja, nur zu gern. Und du, Mutter? Ich komme schon zurecht. Na dann los. Wohin? Ich weiß nicht, irgendwohin. Ist mir egal. Ich gehe schon zu Bett, wenn es spät wird. Schau mal die Sonne. Wie ein riesiger Ball. Komm, lass uns dort hinübergehen. Marjorie. Was ist denn los? Dieser Frieden, so unerwartet. Der Gedanke an Ted. Angst vor der Zukunft. Na komm. In Elis Armen liegen. Sich mit einem Problem von einem anderen ablenken. Oh, die Sonne ist weg. Ja, sie ist weg. George, Liebling. Marge, Liebling. Wir müssen vernünftig sein. Fahren wir nach Hause. Es wird ja auch kühl. Oh, George, küss mich, Liebling. Mutter findet es bestimmt komisch, wenn wir nicht hereinkommen. Sie wird das Auto gehört haben. Wir müssen hinein. Ach, die Kinder sind glücklich. Und ich auch. Ja, leider fliegen die Tage nur so dahin. Tja, am Samstag fahren wir nach Hause. Du solltest überlegen, was zu tun ist, wenn du nach Hause kommst, Margie. Du wirst einiges brauchen und du hast nur den Samstagabend, um es zu besorgen. Ach, nicht jetzt, Mutter. Ich finde, heute habe ich einmal einen freien Abend verdient. Oder, George? Ja, klar, natürlich. Im Majestic läuft Tophead. Ich schwärme doch so furchtbar für Fred Astaire. Aber es muss auch jemand zu Hause bleiben, Margie. Sicher, Mutter. Soll George dich fahren? Nein, nein, nein, keine Umstände. Das geht mit dem Bus genauso gut. George? George? Was ist? Ach, ich... Was hast du? Warum weinst du? Liebling. Liebling. Liebling. Na, Kinder, was wollt ihr denn machen an unserem letzten Tag? An den Strand gehen. Margie? George? Wollt ihr vielleicht heute Vormittag mit den Kindern an den Strand und ich erledige die Hausarbeit? Und Eis essen. Oh ja, Eis essen. Und die Kinder? Ted hasst Kinder. Aber wenn ich es wagen würde, ihn zu verlassen, würde er Derek und Anne schon allein deshalb behalten, um mich zu ärgern. Und er würde sie dafür bestrafen. Ich würde sie ihm niemals überlassen. Und was wird aus deiner Stelle? Mach dir nicht solche Sorgen. Es wird alles gut. Wir haben nur noch bis morgen Zeit. Morgen muss ich wieder. Ach, oh, das kann ich nicht. Ich will nicht. Ich will es auch nicht. Liebling, hast du Geld? 20 Pfund, wenn ich das Auto wieder verkaufe. 20 Pfund, das ist nicht viel. Ich habe gar nichts. Was auch geschieht, wirst du mich lieben, immer. Was auch geschieht. Ich will morgen nicht nach Hause fahren. Das überrascht mich nicht. Das ist der schönste Urlaub, den wir je hatten. Doch das Leben kann nicht ein einziger langer Urlaub sein. Ich meine, dass ich nicht zu Ted zurückkehren will. Nie mehr. Aber Liebes, was soll das denn heißen? Ich kann nicht zu Ted zurückkehren. Ich kann nicht. Mutter, hilf mir. Willst du deinen Ehemann verlassen? Warum? Ich wüsste auch nicht, wie ich dir dabei helfen könnte. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich zu ihm zurückkehre, nach all dem. Wovon sprichst du, Liebes? Was ist das, all dem? Ach, Mutter, du verstehst nicht. Ich will ja nicht altmodisch sein, aber ich finde, dass eine Frau zu ihrem Mann gehört. Du hast doch nichts Dummes getan. Oh, nein, nein, nein, nein, Mutter. Dann ist es gut. Fahrt ihr heute noch einmal aus? Ich weiß nicht. Ich an eurer Stelle würde es tun. Ich mag nicht morgen zu Ted zurückkehren. Ja. Er wird mit mir schlafen wollen. Das darfst du nicht. Ich werde nicht mit ihm schlafen, keine Sorge. Es wird alles gut. Ich werde dafür sorgen, dass alles gut wird, Liebster. Solange du mich liebst. Wirklich? Aber natürlich. Ja, du wirst erst einmal was einkaufen müssen. Ich fahre dich, Marjorie. Mrs. Clare hat sicher nichts dagegen. Mrs. Granger ist sehr gut in der Lage, allein einkaufen zu gehen, Mr. Eli. Guten Tag. Sie fahren besser gleich weiter nach Hause, Mr. Eli. Vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mutter. Bis bald. Kinder, ihr kommt besser mit zum Einkaufen. Das wird euch gut tun nach der langen Fahrt. Also, ich muss schon sagen, ein schönes Mittagessen, was du deinem Mann da vorsetzt, an einem Samstag. Ich hatte keine Zeit. Ich muss putzen, aufräumen, waschen. Kinder, geht hinters Haus spielen, aber nicht zum Bahndamm. Ach, alles verdreckt. So eine Sauerei. Du willst noch ausgehen, Ted? Es ist Samstag. Ich bin schon spät dran. Aber ich muss noch fürs Wochenende einkaufen. Es ist nichts im Haus. Das hättest du doch vorhin machen können. Ted, da wolltest du ein Mittagessen. Ja, ja, den ganzen Tag herummachen und alles bis zum letzten Moment aufschieben. Das ist doch typisch. Margie? Mutter, schön, dass du kommst. Ich wollte nur mal sehen, ob... Gute Güte. Wie sieht's denn hier aus? Ach, ich hatte noch keine Zeit aufzuräumen. Aber das Gröbste ist doch wenigstens... Na, dann sieh zu, dass du die Einkäufe erledigst. Ich kümmere mich um die Kinder. Danke, Mutter. Derek Ann! Kommt rein! Grandma ist da! Ich fang dich! Krieg mich doch! Grandma ist da! Derek Ann! Wir kommen! Rein mit euch! George, du hier? Komm in den Garten, wenn jemand vorbeikommt. Wo ist Granger? Ted? Ausgegangen. Immer Samstagabends. Hat er sich anständig benommen? Das ganze Haus ist verdreckt. Er hat keinen Finger gerührt, nur gemeckert. Sonst nichts? Das würde ich nie zulassen. Ich muss jetzt los, einkaufen. Lass uns hineingehen. Bitte mich nicht darum, Liebling. Mutter ist drin. Und Ted kommt bald zurück. Du musst jetzt gehen. Ich mag dich jetzt nicht verlassen. Aber es ist schon spät. Gib mir noch einen Kuss, Liebling. Und pass auf, dass dich keiner sieht. Gute Nacht, gute Nacht. Und mach die Pforte leise zu. Süß, wie Dornröschen. Aber so blass. Was ist denn los, altes Mädchen? Dein Abendessen steht in der Küche. Will nichts, danke. Ich sag dir aber, was ich will. Weißt du, dass du mir noch gar keinen Kuss gegeben hast? Du warst 3 Wochen lang weg und hast noch nicht mal einen Kuss für deinen armen alten Mann übrig. Du warst nicht gerade nett. Du warst fürchterlich. Ich hatte die Nase voll. Die Buchprüfer und die Hausarbeit und das Einkaufen und das alles. Kein Mittagessen. Und dieser Grünschnabel Eli mit seinem Auto da. Und ich fahre dich, Marjorie. Wo bleibe ich da? Jetzt gib mir einen Kuss, altes Mädchen, hm? Ich finde nicht, dass du das verdient hast. Süße, mein goldiger Schatz, ich war so einsam ohne dich. Ich bin so müde. Es war so viel zu tun. Müde, Schatz? Geh ruhig schon ins Bett, ich komm gleich. Morgen werde ich mich wieder besser fühlen. Morgen? Du darfst nicht so laut pfeifen. Ted ist eben nach Hause gekommen. Er ist zu Hause? Sicher, Ted wohnt hier. Er wartet. Ich kann nicht länger bleiben. Küss mich. Du wirst es nicht zulassen. Versprich es mir. Ich schwöre. Gute Nacht, Liebling. Na, du hast ja mächtig zu tun heute. Wenn alles wieder in Ordnung gebracht werden soll? Sieh mal zu, dass du fertig wirst. In einer halben Minute will ich deine ganze Aufmerksamkeit für mich. Leider nein, Ted. Frauensache. Ein Fluch, nicht wahr? So. Naja, warum war ich gestern auch so rücksichtsvoll? Dann also Donnerstag. Guten Morgen, Mrs. Taylor. Guten Morgen, Mrs. Claire. Sie sind ja richtig braun geworden. Ja, wir haben es alle sehr genossen. Obwohl wir meinen Schwiegersohn sehr vermisst haben. Ja. Marjorie hat Wäsche aufgehängt. Sieht nach viel aus. Nach 3 Wochen gibt's viel zu tun. Vielleicht gehe ich noch mal vorbei. Wo ist denn Mrs. Poskett? Oh, sie ist gestern in den Urlaub gefahren. Und da vermissen Sie sie wohl? Ja, ein wenig. Nun dann, auf Wiedersehen, Mrs. Taylor. Wir haben sicher beide noch einiges zu erledigen. Ja. Der Kontostand ist 52 Pfund, 10 Schilling und 11 Pence. Gut, dann hätte ich bitte gerne 50 Pfund zur Barauszahlung. In 1-Pfund-Noten bitte. Das ist eine Menge Geld, Mrs. Claire. Oh, ich werde vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Hier ist ein Fabrikat, das ich sehr empfehlen kann. Die Kante ist aus verchromtem Stahl und garantiert rostfrei. Ein fabelhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis für 8 Pfund 6 Schilling, Madam. Danke, ich werde es nehmen. Hallo, George. Ihr Mittagessen wartet schon. Sie verwöhnen mich, danke. Ui, ui, ui. Das ist aber ein gefährliches Ding. Oh, oh, ich habe ja alle meine Einkäufe liegen lassen. Ein gutes Stück, oder? Mhm. Für all das Holz draußen. Guten Tag, Madam. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ach, guten Tag, Sergeant. Sehr gut, danke. Ich habe gerade einen herrlichen Urlaub an der Küste verbracht. Schön. Meine Tochter hat mich begleitet. Ach, diese schreckliche Sache hat sie doch sehr mitgenommen. Ich erinnere mich, Madame. Mein Schwiegersohn konnte leider nicht mit. Es wäre so gut für ihn gewesen, aber er hat furchtbar viel Arbeit. Ich mache mir große Sorgen um ihn. So? Ja, er verhält sich mitunter recht merkwürdig. Ich fürchte, all die Arbeit geht ihm an die Nerven, vor allem seit dieser schrecklichen Sache. Aber das sollte ich wohl besser einem Arzt erzählen. Ja, Madame. Auf Wiedersehen, Sergeant. Guten Tag, Madame. Ted ist ausgegangen? Ja, ich bin ganz schön geschafft. Ah, sind die Kinder im Bett? Ja. Wenn Derek zur Schule geht, wird alles leichter. Hoffentlich. Die Abende werden wieder kürzer. Es wird schon dunkel. Ja, ich bin furchtbar müde. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ja, du siehst wirklich müde aus, Liebes. Du musst auf dich achten. Ja, Mutter. Warum bist du nicht gekommen, Liebste? Du hast mich doch pfeifen gehört. Ich konnte nicht kommen, Liebster. Mutter war da. Wo ist Granger? Ausgegangen. Aber er wird jede Minute zurück sein. Was sollen wir nur tun? Er ist abscheulich. Ich hasse ihn. Er bedeutet mir nichts. Ich schwöre es. Da. Licht im Flur. Mach dir keine Sorgen, Liebster. Aber ich kann keine Minute länger bleiben. Oh, mein Liebster. Sag mir, dass du mich liebst. Wo zum Teufel bist du gewesen? Katzen. Sie haben grauenhaft gejault. Ich habe sie verscheucht. Ich wollte nicht, dass Derek aufwacht. Oh, ja, schon gut, schon gut. Aber was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Du bist bleich wie ein Laken. Ich habe ein wenig Schmerzen. Die Frauensache. Ich habe heute einfach zu viel Wäsche gehabt. Na, das ist jetzt wohl noch mein Fehler, wenn du so aus dem Urlaub zurückkommst. Mich gibt's dabei mal wieder gar nicht. Nie. Wo ist Granger? Er hört Radio. Da läuft gerade ein buntes Programm. Das gefällt ihm. Aber ich kann nicht lange bleiben. Wann wird das mal anders sein? Ich weiß nicht, Liebster. Ich kann nie sagen, was Ted tun wird. Können wir nicht mal zusammen ausgehen? Ins Kino oder so? Oh, das wäre schön. Ich werde Mutter bitten. Marjorie, hattest du einen schönen Urlaub? Ich möchte heute Abend ausgehen und wollte Mutter und Ted sagen, dass ich dich besuche. Ist das in Ordnung, Mel? Ja, ich glaube schon. Was hast du denn vor, junge Frau? Auch nichts. Nichts Besonderes. Nur einmal ausgehen. Aber mach das nicht zu oft. Nur ein Rat als ledige Frau. Es war wunderbar romantisch. Das Essen, der Wein. Danke, George. Komm. George, wenn uns jemand sieht. Och, ich will nicht nach Hause. Wäre es nicht schön, wenn wir die Nacht zusammen verbringen könnten, Liebster? Magst du mit mir schlafen? Ja. Oh ja. Ich würde so gerne morgen aufwachen und dein Gesicht auf dem Kopfkissen neben mir sehen. Du siehst so reizend aus mit zerzaustem Haar, Liebling. Oh, ich wünschte, das ginge. Wenn der nächste Zug kommt, muss ich hinein. Lass uns auf die Straße zurückgehen. Ted ist so scharfsinnig. Abends gehe ich immer die Straße entlang, nie den Trampelpfad. Ich muss dich wiedersehen, bald. Was ist morgen? Morgen? Morgen ist Donnerstag. Donnerstag. Du bist ziemlich spät dran. Ich bin immer spät dran, wenn ich Mill besuche. Komische Pute. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr immer zu erzählen habt. Na, beeil dich und mach das Licht aus. Ich bin müde. Donnerstag. Morgen Abend. Oh Gott. Ich kann keine Minute bleiben. Es hat keinen Sinn, auf mich zu warten. Ich habe Angst, dass Ted rauskommt. Auf Wiedersehen, Liebling. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Bis morgen. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Na? Hast du jetzt Zeit, mich zu küssen, altes Mädchen? Nein. Verdammt nochmal, was zum Teufel soll das? Ich kann nicht. Ich will nicht. Na, das vergiss mal besser ganz schnell wieder. Du hattest Zeit genug. Nein, ich kann nicht mehr mit dir schlafen, Ted. Ich will nicht. Bedräng mich nicht mehr, bitte. Tu, was du willst, mit wem du willst. Es macht mir nichts aus, aber lass mich in Ruhe. Verstehe. So stellst du dir das also vor, wie? Ja. Und du glaubst, du kommst damit durch, ja? Ich halte dich aus, zahl für deine Kleider, lass dich schicken Urlaub machen und du kannst dich derart aufführen. Du wirst verdammt nochmal tun, was ich dir sage. Nein! Doch, das wirst du. Nein, das werde ich nicht. Jetzt hör mal gut zu. Ich könnte dich schlagen. Das darfst du nicht. Du darfst mich nicht zwingen. Oh, das darf ich nicht. Aber ich muss dich ja gar nicht schlagen. Und was mit Anne? So eine ordentliche Tracht Prügel würde ihr sicher nicht schaden. Soll ich raufgehen und sie holen, hm? Ted! Hm? Komm, komm her zu mir. Es ist deine letzte Chance. Annes letzte Chance. Und Sie wollen jetzt tatsächlich noch mal auf Tour, Sergeant, Sir? Der alte Harry will mir noch ein Liedchen singen. Wegen der Einbruchserie. Wir sind beim Bahndamm verabredet um eins. Nach der Sperrstunde. Und abseits der Straße. Er will wohl nicht gesehen werden. Genau so ist es, Constable. George! Mutter! Es ist Ted! Komm herein, Liebes. Komm herein, mach erst einmal die Tür zu. Was ist los, Liebling? Was ist denn nur, Liebste? Ted, er ist böse. Ein Schurke, ein Teufel. Was hat er getan? Oh, er hat... Ich muss zurück, schnell. Wir gehen mit George. Er will Anne verprügeln. Vielleicht schlägt er sie schon. Warum? Warum will er das tun? Damit ich mit ihm schlafe, George. Du kennst ihn nicht. Er ist... Oh, beeilt euch! Was sollen wir ihm sagen? Wir sagen gar nichts. Komm, George. Margie, du wartest hier. Komm, George. Hier, nimm. Gut. Zum Teufel. Was wollt ihr hier um diese Zeit? Raus hier, alle beide. Hört ihr nicht, was ich sage? Mach schon, George! Was? Raus hier! Nochmal, George! Margie, du kannst reinkommen. Es ist alles gut, Liebes. Mach das Gas an. Wir werden eine Menge heißes Wasser brauchen, um diese Schweinerei zu beseitigen. Es darf kein Anzeichen, nicht eine Spur übrig bleiben. Du kannst schon einmal damit anfangen. George und ich werden ihn hinaustragen und ihn auf die Schienen legen. Bevor es hell ist, wird ein Dutzend Züge über ihn hinwegrollen. Niemand wird sagen können, dass es das hier gewesen ist und kein Selbstmord. Die Polizei weiß, dass er sich merkwürdig verhält. Also los. Mutter. Nun macht schon! Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Reiß dich zusammen, George! Nimm ihn bei den Schultern, ich nehme seine Beine. Mach das Licht aus, Marjorie, und mach die Verandatür auf. Los, George! Komm! Komm! Es ist alles in Ordnung! Oh. Was geht hier vor? Oh. Sergeant Hale! Oh. Was haben wir denn da? Oh mein Gott! Schlag ihn dir! Los, George! Schlag ihn nieder! Los, Marjorie! Komm mit! Die Handtasche, Marjorie! Ja, in die Handtasche! Ja, Mutter! Los, Marjorie! Zur Seite schnell! Ja, ja, los! Geht heute noch ein Zug nach Brighton? In einer Viertelstunde nach Brighton? Dann drei einfache Fahrten nach Brighton, bitte. Komm, Marjorie. Warum hast du drei Fahrkarten gekauft? Drei sind besser, wenn zwei gesucht werden. Hopp, rein mit dir, Liebes. So, nimm die Zeitung mit, Liebes. Was machen wir? Zur Promenade. Wir setzen uns in einen Pavillon an der Promenade. Die Zeitungen sind zum Zudecken. Heißt das, wir wollen dort... Weißt du was Besseres, mitten in der Nacht? Was wird aus den Kindern, wenn ich... Es wird sich schon jemand um sie kümmern. Und George? Was wird aus ihm? Mach dir jetzt darum keine Sorgen. Meinst du, sie haben ihn erwischt? Das wissen wir spätestens morgen. Komm. Reisende, bitte aussteigen. Der Zug endet hier. Verdacht auf Mord in Londoner Vorstadt. Ob das George ist? Ach, jetzt nicht. Komm weiter, Liebes. Zur Toilette. Dann müssen wir einkaufen. Regenmantel, Hut, Kleider zum Wechseln, Nachthemden, eine Haarbürste und einen Kamm und einen Koffer. Oh, wir müssen unsere Namen ändern. Unbedingt. Ich glaube, Mrs. James ist gut. Dein Vater hieß James. Mrs. James, wie willst du heißen? Ich weiß nicht. Mrs. Robinson? Oh, Mrs. Robinson ist gut. Nicht zu gewöhnlich. Adelaide. Mrs. Adelaide Robinson, geborene James, und ich bin deine Mutter, Mrs. Frances James. Denk daran, du musst es dir einprägen. Ja. Adelaide? Da. Du hast es schon wieder vergessen. Ach ja, Mutter. Sie haben das Beil gefunden. George sitzt in Untersuchungshaft. Zwei Frauen vermisst. Polizei sucht sie als Zeuginnen. Ach, aber keine besondere Beschreibung. Ja? Ihr Abendessen. Danke. Und morgen das Frühstück? Um 8:30? Ja. Fein. Danke. Mutter? Was ist, Kind? Werden sie uns aufhängen? Dich? Und mich? Niemals. Mutter passt auf dich auf, Liebes. Beschreibung der gesuchten Frauen. An jeder Ecke das Plakat. Wir müssen nicht unters Volk. Setzen wir uns hier hin. Ist doch billiger. 50 Pfund sind weniger Geld, als ich dachte. Marjorie Granger, 32 Jahre alt, 1,62. Dunkles Haar, dunkle Augen, kleine Hände und Füße. Na, diese Beschreibungen. Typisch Mrs. Taylor. So sieht doch jeder aus. Aber wir sind leicht zu erkennen. Zwei gemeinsam reisende Frauen, noch dazu Mutter und Tochter. Teds Schuld. Alles seine Schuld. Die Sache muss ein Ende haben. Irgendein Ende. So rasch wie möglich. Mutter? Ja? Mrs. Poskett? Ich glaube, ich habe sie eben am Strand laufen gesehen. Bist du sicher? Ganz sicher. Ja, natürlich. Mrs. Poskett wollte Urlaub machen. Oh, sie hat uns nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Wir gehen besser, wenn Mrs. Poskett hier irgendwo herumläuft. Aber auf keinen Fall zurück in die Pension. Ein Jammer um all die Sachen, die wir gerade erst gekauft haben. Aber was sollen wir tun, Mutter? Du fährst zurück nach London, Liebes. Ich werde dich nicht begleiten. Wir müssen uns trennen. Wenn wir uns trennen, wird es viel schwieriger für sie. Es ist das Beste, was wir tun können. Vermutlich. Aber ich will dich nicht verlassen, Mutter. Unsinn. Du bist sehr gut in der Lage, für dich selbst zu sorgen. Ich habe genug Geld für uns beide. Mach deine Handtasche auf. Hier. Du fährst jetzt nach London und ans andere Ende. Acton wäre am besten. Kauf dir einen Koffer und neue Sachen. Nimm ein billiges Zimmer, dann kannst du wochenlang von dem Geld leben. Geh jeden Tag aus, irgendwohin. So, als hättest du eine Stelle. Bibliotheken. Kinos sind billig, tagsüber. In einem Monat kannst du dir einen Job suchen. Und dann vergisst du das alles. Und du? Was ist mit dir? Och, ich komme schon zurecht. Ich kann für mich selbst sorgen. Ich habe genug Geld. Wir können uns nicht immer aussuchen, was wir tun und was wir lassen wollen. Lauf und kauf dir eine Fahrkarte und steig in deinen Zug. Gib mir keinen Kuss. Auf Wiedersehen, Liebling. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Inspektor. Moment bitte, Ma'am. Ich bin gleich bei Ihnen. Mein Name ist Claire. Mrs. Claire. Im Traum habe ich nicht daran gedacht, dass du das sein könntest, Marge. Setz dich, es gibt Eier. Es gibt immer Eier. Weißt du was, wenn ich meine Beförderung bekomme und ein richtiges Apartment habe, dann werde ich nie wieder Eier essen. Aber heute gibt's Eier. Gebraten, gekocht, Rührei? Ist mir egal. Gekocht. In Ordnung. Oh, Ich bin völlig erledigt. Sie sind hinter mir her. Mill, darf ich bei dir übernachten? Bett oder Sessel? Guten Morgen, Marge. Hast du gut geschlafen? Du kannst dich noch ausruhen, bis ich das Frühstück fertig habe. Oh Gott. Was ist los? Was hast du gesehen? Da drüben. Das Plakat. Blutrote Lettern. Mrs. Claire verhaftet. Oh Gott. Sie. Das war es also. Sie hat es für mich getan. Sie hatte es schon die ganze Zeit vor und ich habe es nicht bemerkt. Was werden Sie jetzt mit ihr tun, Mel? Erstmal nichts, denke ich. Iss was. Ich will kein Frühstück. Ich kann nichts essen. Ich sollte nicht hier sein. Das ist nicht fair dir gegenüber. Du hättest mich nicht hereinlassen sollen. Ich an deiner Stelle würde so lange hier bleiben wie möglich. Du bist zu gut zu mir, Mel. Du verrätst mich nicht. Du bist meine Freundin. Erzähl mir, wie es geschehen ist, wenn du willst. Werde ich gehängt, wenn sie mich fassen? Nein, niemals. Ich triff doch gar keine Schuld. Aber pass auf, was du sagst. Erzähl niemandem, was deine Mutter gesagt hat. Niemandem. Niemals. Wie meinst du das? Denk immer daran. Immer. Es geht um die Kinder. Was ist das? Oh, nichts. Oh, guten Morgen, Mrs. Hardy. Miss Dunn. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass es nur der Mieterin erlaubt ist, in Ihrem Zimmer zu schlafen. Oh. Wenn bei Ihnen Freundinnen übernachten sollen, müssen Sie zwei Zimmer nehmen. Das habe ich vergessen. Tut mir leid, Mrs. Hardy. Sorgen Sie dafür, dass es nicht wieder vorkommt, Miss Dunn. Glaubst du, sie hat mich erkannt? Ich hätte nicht herkommen sollen. Was wirst du tun? Diese Frau hat für mich entschieden. Ich kann das nicht mehr ertragen. Marjorie, du wirst doch nicht. Sie können mit mir machen, was sie wollen. Ist mir egal. Aber die Kinder. Mir tun die Kinder leid. Ich kann mich um die Kinder kümmern. Ich sorge dafür, dass es ihnen gut geht. Ja, du kannst ihnen eine gute Mutter sein. Du kennst dich mit Kindern aus, obwohl du keine hast. Marjorie, ich begleite dich. Du bist lieb, wirklich sehr lieb, aber du hast schon genug Schwierigkeiten. Auf Wiedersehen. Erzähl niemandem, was deine Mutter gesagt hat. Niemandem. Niemals. Wissen Sie, Constable, Sie kommen meistens zurück, da bin ich mir sicher. Sie halten hier die Stellung, ich gehe jetzt Mittagessen. Natürlich, Sir. Oh, Mrs. Granger? Ja, ich. Guten Tag, Sergeant Hale. Constable? Frieden. Endlich Frieden. Das Urteil ist äußerst ungerecht. Sie ist schuldig. Das glaube ich nicht, Mrs. Poskett. Das arme Ding, als sie zu mir kam, um zu telefonieren... Ach, haben Sie die Tat beobachtet? Nein, Sie haben ja gar keinen Blick auf die Fenster. Ich habe eine einwandfreie Sicht. Na ja, Sie haben ja auch den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Wie darf ich das bitte verstehen, meine Liebe? Tödliche Ohnmacht. Nach dem Roman von C.S. Forrester. Übersetzung aus dem Englischen, Britta Mümmler. Es spielten Marjorie, Maja Beckmann. Ted, Manuel Harder. Mrs. Claire, Astrid Meierfeld. George Eli, Nils Beckmann. Millicent, Hannah Plass. Sowie Manolo Bertling, Christian Gaul, Susanne Heidenreich, Svenja Liesau, Rahel Ohm und Klaus Spürkel. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Beate Becker. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015. Am nächsten Montag, das ist der Pfingstmontag, gibt es um 18.30 Uhr ein Hörspiel von Sabine Berg. Ichi oder der Traum vom Roman. Ichi streift mit einem toten Vogel in der Hand durch die Welt und versucht, einen Roman zu schreiben. Das ist nicht einfach, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Und so begibt sich Ichi auf eine Reise und sucht nach dem Echo des Vogels. Die Reise geht durch Fragmente der Erinnerung, Kindheiten und Landschaften. Ichi oder der Traum vom Roman von Sabine Berg. Pfingstmontag, das ist der 25. Mai um 18.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns noch Zeit für ein musikalisches Geräusch, ein Stück aus unserer Reihe Sonarisationen. Wie klingen Computerviren? Diese Frage beantwortet der Medienkünstler und Komponist James Hoff mit seiner Werkreihe Operation Olympic Games. Der Titel ist einer geheimen Kampagne der Vereinigten Staaten entlehnt. Sie sollte angeblich mit Hilfe von Computerviren die Nuklearanlagen des Iran sabotieren. Analog dazu unterwandert James Hoff mit seiner Arbeit unsere Hörgewohnheiten. Er überträgt die Struktur von bekannten Computerviren auf gängige Musikgenres. Und dabei entpuppen sich die vermeintlichen Schädlinge als erstaunlich schöne und schillernde Geschöpfe. Hören Sie, wie das Virus Morris Worm bei James Hoff arbeitet.